Book 2 4 4 Di sekolah In der Schule In der Schule Ada di mana kita? Wo sind wir? Wo sind wir? Kita ada di sekolah. Wir sind in der Schule. Wir sind in der Schule. Kita ada pelajaran. Wir haben Unterricht. Wir haben Unterricht. Mereka itu pelajar. Das sind die Schüler. Das sind die Schüler. Itu ibu gurunya. Das ist die Lehrerin. Das ist die Lehrerin. Itu kelasnya. Das ist die Klasse. Das ist die Klasse. Apa yang kita lakukan? Was machen wir? Was machen wir? Kita belajar. Wir lernen. Wir lernen. Kita belajar bahasa. Wir lernen eine Sprache. Wir lernen eine Sprache. Saya belajar bahasa Inggris. Ich lerne Englisch. Ich lerne Englisch. Kamu belajar bahasa Spanyol. Du lernst Spanisch. Du lernst Spanisch. Dia belajar bahasa Jerman. Er lernt Deutsch. Er lernt Deutsch. Kami belajar bahasa Perancis. Wir lernen Französisch. Wir lernen Französisch. Kalian belajar bahasa Italia. Ihr lernt Italienisch. Ihr lernt Italienisch. Mereka belajar bahasa Rusia. Sie lernen Russisch. Sie lernen Russisch. Belajar bahasa adalah hal yang menarik. Sprachenlernen ist interessant. Sprachenlernen ist interessant. Kami ingin dapat mengerti orang dari negara lain. Wir wollen Menschen verstehen. Wir wollen Menschen verstehen. Kami ingin berbicara dengan orang dari negara lain. Wir wollen mit Menschen sprechen. Wir wollen mit Menschen sprechen.